Vom Tanzen hatte ich so viel gelernt, dass es mir nun möglich schien, den Ball mitzumachen, von dem mit jedem Tag mehr die Rede war. Hermine hat ein Geheimnis. Sie blieb fest dabei, mir nicht zu verraten, in welcher Maskentracht sie erscheinen werde. Ich werde sie schon erkennen, meinte sie. Und sollte ich es daran fehlen lassen, so werde sie mir helfen. Aber vorher dürfe ich nichts wissen. So war sie auch gar nicht neugierig auf meine Maskenpläne und ich beschloss, mich gar nicht zu kostümieren. Maria, als ich sie zum Ball einladen wollte, erklärte mir, dass sie für dies Fest schon einen Kavalier habe. Besaß auch wirklich schon eine Eintrittskarte. Und ich sah etwas enttäuscht, dass ich das Fest nun allein werde besuchen müssen. Es war der vornehmste Kostümball der Stadt, der alljährlich in den Globussälen von der Künstlerschaft veranstaltet wurde. In diesen Tagen sah ich Hermine wenig, aber am Tag vor dem Ball war sie eine Weile bei mir. Sie kam, um ihre Eintrittskarte abzuholen, die ich besorgt hatte, und saß friedlich bei mir in meinem Zimmer. Und da kam es zu einem Gespräch, das mir merkwürdig war und tiefen Eindruck machte. »Es geht dir jetzt eigentlich recht gut«, sagte sie, »das Tanzen bekommt dir. Wer dich 4 Wochen nicht mehr gesehen hat, würde dich kaum wiedererkennen.« »Ja«, gab ich zu, »es ist mir seit Jahren nicht so gut gegangen. Das kommt alles von dir, Hermine.« »Oh, nicht von deiner schönen Maria?« »Nein, auch die hast ja du mir geschenkt. Sie ist wunderbar.« »Sie ist die Geliebte, die du brauchtest, Steppenwolf. Hübsch, jung, guter Laune, in der Liebe sehr klug und nicht jeden Tag zu haben. Wenn du sie nicht mit anderen teilen müsstest, wenn sie bei dir nicht immer bloß ein flüchtiger Gast wäre, ginge es nicht so gut.« »Ja, auch das musste ich zugeben. Also hast du jetzt eigentlich alles, was du brauchst?« »Nein, Hermine, so ist es nicht. Ich habe etwas sehr Schönes und Entzückendes, eine große Freude, einen lieben Trost. Ich bin geradezu glücklich.« »Na also, was willst du mehr?« »Ich will mehr. Ich bin mit Glücklichsein nicht zufrieden. Ich bin nicht dafür geschaffen. Es ist nicht meine Bestimmung. Meine Bestimmung ist das Gegenteil.« »Also unglücklich sein?« »Nun, das hast du ja reichlich gehabt damals, als du wegen des Rasiermessers nicht mehr nach Hause gehen konntest.« »Nein, Hermine, es ist doch anders. Damals war ich zugegeben sehr unglücklich, aber es war ein dummes Unglück, ein unfruchtbares.« »Warum denn?« »Weil ich sonst nicht diese Angst vor dem Tode hätte haben müssen, den ich mir doch wünschte. Das Unglück, das ich brauche und ersehne, ist anders. Es ist so, dass es mich mit Begier leiden und mit Wollust sterben lässt. Das ist das Unglück oder Glück, auf das ich warte.« »Ich verstehe dich. Darin sind wir Geschwister. Aber was hast du gegen das Glück, das du jetzt mit Maria gefunden hast? Warum bist du nicht zufrieden?« »Ich habe nichts gegen dieses Glück. Oh nein, ich liebe es. Ich bin ihm dankbar. Es ist schön wie ein Sonnentag mitten in einem Regensommer. Aber ich spüre, dass es nicht dauern kann. Auch dies Glück ist unfruchtbar. Es macht zufrieden, aber Zufriedenheit ist keine Speise für mich. Es schläfert den Steppenwolf ein, es macht ihn satt. Aber es ist kein Glück, um daran zu sterben.« »Also gestorben muss sein, Steppenwolf?« »Ich glaube ja. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Glück. Ich kann es noch eine ganze Weile ertragen. Aber wenn das Glück mir manchmal eine Stunde Zeit lässt, zum Wachwerden und zum Sehnsucht haben, dann geht alle meine Sehnsucht nicht dahin, dies Glück immer zu behalten, sondern wieder zu leiden, nur schöner und weniger ärmlich als früher. Ich sehne mich nach Leiden, die mich bereit und willig machen zum Sterben.« Hermine sah mir zärtlich in die Augen, mit dem dunklen Blick, der so plötzlich bei ihr erscheinen konnte. Herrliche, furchtbare Augen. Langsam die Worte einzeln suchend und nebeneinander stellend, sagte sie, so leise, dass ich mich anstrengen musste, um es zu hören: »Ich will dir heute etwas sagen, etwas, was ich schon lange weiß, und auch du weißt es schon, aber vielleicht hast du es dir selber noch nicht gesagt. Ich sage dir jetzt, was ich über mich und dich, über unser Schicksal weiß. Du, Harry, bist ein Künstler und Denker gewesen, ein Mensch voll Freude und Glauben, immer auf der Spur des Großen und Ewigen, nie mit dem Hübschen und Kleinen zufrieden. Aber je mehr das Leben dich geweckt und zu dir selber gebracht hat, desto größer ist deine Not geworden, desto tiefer bist du in Leiden, Bangigkeit und Verzweiflung geraten, bis an den Hals. und alles, was du einst Schönes und Heiliges gekannt und geliebt und verehrt hast, all dein einstiger Glaube an die Menschen und an unsere hohe Bestimmung hat dir nicht helfen können und ist wertlos geworden und in Scherben gegangen. Dein Glaube fand keine Luft mehr zum Atmen, und Ersticken ist ein harter Tod. Ist es richtig, Harry? Ist das dein Schicksal? Ich nickte, nickte, nickte. Du hattest ein Bild vom Leben in dir, einen Glauben, eine Forderung. Du warst zu Taten, Leiden und Opfern bereit. Und dann merktest du allmählich, dass die Welt gar keine Taten und Opfer und dergleichen von dir verlangt, dass das Leben keine heroische Dichtung ist mit Heldenrollen und dergleichen, sondern eine bürgerliche gute Stube, wo man mit Essen und Trinken, Kaffee und Strickstrumpf, Tarockspiel und Radiomusik vollkommen zufrieden ist. Und wer das andere will und in sich hat, das Heldenhafte und Schöne, die Verehrung der großen Dichter oder die Verehrung der Heiligen, der ist ein Narr und ein Ritter Don Quixote. Und mir ist es ebenso gegangen, mein Freund. Ich war ein Mädchen von guten Gaben und dafür bestimmt, nach einem hohen Vorbild zu leben, hohe Forderungen an mich zu stellen, würdige Aufgaben zu erfüllen. Ich konnte ein großes Los auf mich nehmen, die Frau eines Königs sein, die Geliebte eines Revolutionärs, die Schwester eines Genies, die Mutter eines Märtyrers. Und das Leben hat mir nur eben erlaubt, eine Kurtisane von leidlich gutem Geschmack zu werden. Schon das ist mir schwer genug gemacht worden. So ist es mir gegangen. Ich war eine Weile trostlos und ich habe lange Zeit die Schuld an mir selber gesucht. Das Leben, dachte ich, muss doch schließlich immer Recht haben. Und wenn das Leben meine schönen Träume verhöhnte, so dachte ich, es werden eben meine Träume dumm gewesen sein und Unrecht gehabt haben. Aber das half gar nichts. Und weil ich gute Augen und Ohren hatte und auch etwas neugierig war, sah ich mir das sogenannte Leben recht genau an. Meine Bekannten und Nachbarn, 50 und mehr Menschen und Schicksale. Und da sah ich, Harry, meine Träume hatten Recht gehabt, 1000-mal Recht, ebenso wie deine. Das Leben aber, die Wirklichkeit, hatte Unrecht. Dass eine Frau von meiner Art keine andere Wahl fand, als an einer Schreibmaschine im Dienst eines Geldverdieners ärmlich und sinnlos zu altern, oder einen solchen Geldverdiener um seines Geldes willen zu heiraten, oder aber eine Art von Dirne zu werden, das war ebenso wenig richtig, als dass ein Mensch wie du einsam, scheu und verzweifelt nach dem Rasiermesser greifen muss. Bei mir war das Elend vielleicht mehr materiell und moralisch, bei dir mehr geistig. Der Weg war der gleiche. Glaubst du, ich könne deine Angst vor dem Foxtrott, deinen Widerwillen gegen die Bars und Tanzstilen, dein sich Sträuben gegen Jazzmusik und all den Kram nicht verstehen? Allzu gut verstehe ich sie. Und ebenso deinen Abscheu vor der Politik, deine Trauer über das Geschwätz und verantwortungslose Getue der Parteien, der Presse, deine Verzweiflung über den Krieg, über den Gewesenen und über die Kommenden, über die Art, wie man heute denkt, liest, baut, Musik macht, Feste feiert, Bildung betreibt. Recht hast du, Steppenwolf, 1000-mal recht, und doch musst du untergehen. Du bist für diese einfache, bequeme, mit so wenigem zufriedene Welt von heute viel zu anspruchsvoll und hungrig. Sie speit dich aus. Du hast für sie eine Dimension zu viel. Wer heute leben und seines Lebens froh werden will, der darf kein Mensch sein wie du und ich. Wer statt Gedudel Musik, statt Vergnügen Freude, statt Geld Seele, statt Betrieb echte Arbeit, statt Spielerei echte Leidenschaft verlangt, für den ist diese hübsche Welt hier keine Heimat. Sie blickte zu Boden und sann. »Hermine«, rief ich zärtlich, »Schwester, wie gute Augen du hast. Und doch hast du mich den Foxtrott gelehrt. Aber wie meinst du das, dass Menschen wie wir, Menschen mit einer Dimension zu viel, hier nicht leben können? An was liegt das? Ist das nur in unserer heutigen Zeit so? Oder war das immer?« »Ich weiß nicht. Ich will zur Ehre der Welt annehmen, es sei bloß unsere Zeit. Es sei bloß eine Krankheit, ein momentanes Unglück.« Die Führer arbeiten stramm und erfolgreich auf den nächsten Krieg los. Wir anderen tanzen unterdessen Foxtrott, verdienen Geld und essen Pralines. In einer solchen Zeit muss ja die Welt recht bescheiden aussehen. Hoffen wir, dass andere Zeiten besser waren und wieder besser sein werden. Reicher, weiter, tiefer. Aber uns ist damit nicht geholfen. Und vielleicht ist es immer so gewesen. Immer so wie heute? Immer nur eine Welt für Politiker, Schieber, Kellner und Lebemänner? Und keine Luft für Menschen? Nun ja, ich weiß es nicht. Niemand weiß das. Es ist doch einerlei. Aber ich denke jetzt an deinen Liebling, mein Freund, von dem du mir zuweilen erzählt und auch Briefe vorgelesen hast, an Mozart. Wie war es denn mit dem? Wer hat zu seinen Zeiten die Welt regiert, den Rahmen abgeschöpft, den Ton angegeben und etwas gegolten? Mozart oder die Geschäftemacher? Mozart oder die flachen Dutzend Menschen? Und wie ist er gestorben und begraben worden? Und so, meine ich, ist es vielleicht immer gewesen und wird immer sein. Und das, was Sie in den Schulen Weltgeschichte heißen und was man da auswendig lernen muss für die Bildung mit allen den Helden, Genies, großen Taten und Gefühlen, das ist bloß ein Schwindel, von den Schullehrern erfunden für Bildungszwecke, damit die Kinder während der vorgeschriebenen Jahre doch mit etwas beschäftigt sind. Immer ist es so gewesen und wird immer so sein, dass die Zeit und die Welt, das Geld und die Macht den Kleinen und Flachen gehört. Den anderen, den eigentlichen Menschen, gehört nichts. Nichts als der Tod. Sonst gar nichts. Doch die Ewigkeit. Du meinst den Namen, den Ruhm bei der Nachwelt. Nein, Wölfchen, nicht den Ruhm. Hat denn der einen Wert? Glaubst du denn, dass alle wirklich echten und vollen Menschen berühmt geworden und der Nachwelt bekannt seien? Nein, natürlich nicht. Also der Ruhm ist es nicht. Der Ruhm existiert nur so für die Bildung. Er ist eine Angelegenheit der Schullehrer. Der Ruhm ist es nicht, oh nein, aber das, was ich Ewigkeit nenne. Die Frommen nennen es Reich Gottes. Ich denke mir, wir Menschen alle, wir Anspruchsvolleren, wir mit der Sehnsucht, mit der Dimension zu viel, könnten gar nicht leben, wenn es nicht außer der Luft dieser Welt auch noch eine andere Luft zu atmen gäbe. Wenn nicht außer der Zeit auch noch die Ewigkeit bestünde. Und die ist das Reich des Echten. Dazu gehört die Musik von Mozart und die Gedichte deiner großen Dichter. Es gehören die Heiligen dazu, die Wunder getan, die den Märtyrertod erlitten und den Menschen ein großes Beispiel gegeben haben. Aber es gehört zur Ewigkeit ebenso das Bild jeder echten Tat, die Kraft jedes echten Gefühls, auch wenn niemand davon weiß und es sieht und aufschreibt und für die Nachwelt aufbewahrt. Es gibt in der Ewigkeit keine Nachwelt, nur Mitwelt. »Du hast recht«, sagte ich. »Die Frommen«, fuhr sie nachdenklich fort, »haben doch am meisten davon gewusst. Sie haben darum die Heiligen aufgestellt und das, was sie Gemeinschaft der Heiligen heißen. Die Heiligen, das sind die echten Menschen, die jüngeren Brüder des Heilands. Zu ihnen unterwegs sind wir unser Leben lang, mit jeder guten Tat, mit jedem tapferen Gedanken, mit jeder Liebe.« Die Gemeinschaft der Heiligen, die wurde in früheren Zeiten von den Malern dargestellt, in einem goldenen Himmel, strahlend, schön und friedevoll. Sie ist nichts anderes als das, was ich vorher die Ewigkeit genannt habe. Es ist das Reich jenseits der Zeit und des Scheins. Dorthin gehören wir. Dort ist unsere Heimat. Dorthin strebt unser Herz, Steppenwolf. Und darum sehnen wir uns nach dem Tod. Dort findest du deinen Goethe wieder und deinen Novalis und den Mozart und ich, meine Heiligen, den Christopher, den Philipp von Neri und alle. Es gibt viele Heilige, die zuerst arge Sünder waren. Auch die Sünde kann ein Weg zur Heiligkeit sein. Die Sünde und das Laster. Du wirst lachen, aber ich denke mir oft, dass vielleicht auch mein Freund Pablo ein versteckter Heiliger sein könnte. Ach, Harry, wir müssen durch so viel Dreck und Unsinn tappen, um nach Hause zu kommen. Und wir haben niemand, der uns führt. Unser einziger Führer ist das Heimweh. Ihre letzten Worte hatte sie wieder ganz leise gesprochen. Und jetzt war es friedlich still in dem Zimmer. Die Sonne war am Untergehen und machte die Goldschriften auf den vielen Bücherrücken meiner Bibliothek schimmern. Ich nahm Erminens Kopf in meine Hände, küsste sie auf die Stirn und lehnte ihn Wange an Wange zu mir, geschwisterlich. So blieben wir einen Augenblick. Am liebsten wäre ich so geblieben und heute nicht mehr ausgegangen. Aber für diese Nacht, die letzte vor dem großen Ball, hatte Maria sich mir versprochen. Auf dem Wege zu ihr aber dachte ich nicht an Maria, sondern nur an das, was Hermine gesagt hatte. Dies alles waren, so schien mir, vielleicht nicht ihre eigenen Gedanken, sondern die meinigen, die die Hellsichtige gelesen und eingeatmet hatte und die sie mir wiedergab, so dass sie nun Gestalt hatten und neu vor mir standen. Dass sie den Gedanken der Ewigkeit ausgesprochen hatte, besonders dafür, war ich ihr in jener Stunde tief dankbar. Ich brauchte ihn, ich konnte ohne ihn nicht leben und auch nicht sterben. Das heilige Jenseits, das Zeitlose, die Welt des ewigen Wertes, der göttlichen Substanz, war mir heute von meiner Freundin und Tanzlehrerin wiedergeschenkt worden. Ich musste an meinen Goethe-Traum denken, an das Bild des alten Weisen, der so unmenschlich gelacht und seinen unsterblichen Spaß mit mir getrieben hatte. Nun erst verstand ich Goethes Lachen, das Lachen der Unsterblichen. Es war ohne Gegenstand, dies Lachen. Es war nur Licht, nur Helligkeit. Es war das, was übrig bleibt, wenn ein echter Mensch durch die Leiden, Laster, Irrtümer, Leidenschaften und Missverständnisse der Menschen hindurchgegangen und ins Ewige, in den Weltraum durchgestoßen ist. Und die Ewigkeit war nichts anderes als die Erlösung der Zeit, war gewissermaßen ihre Rückkehr zur Unschuld, ihre Rückverwandlung in den Raum. Ich suchte Maria an dem Ort, wo wir an unseren Abenden zu speisen pflegten. Doch war sie noch nicht gekommen. In dem stillen Vorstadtkneipchen saß ich wartend am gedeckten Tisch, mit meinen Gedanken noch bei unserem Gespräch. Alle diese Gedanken, die da zwischen Hermine und mir aufgetaucht waren, erschienen mir so tief vertraut, so altbekannt, so aus meiner eigensten Mythologie und Bilderwelt geschöpft. Die Unsterblichen, wie sie im zeitlosen Raume leben, entrückt, Bild geworden, und die kristallene Ewigkeit wie Äther um sie gegossen, und die kühle, sternhaft strahlende Heiterkeit dieser außerirdischen Welt. Woher denn war dies alles mir so vertraut? Ich sann, und es fiel mir Stück aus Mozarts Cassation, aus Bachs wohltemperiertem Klavier ein. Und überall in dieser Musik schien mir diese kühle, sternige Helligkeit zu leuchten, diese Ätherklarheit zu schwingen. Ja, das war es. Diese Musik war so etwas wie zu Raum gefrorene Zeit. Und über ihr schwang unendlich eine übermenschliche Heiterkeit, ein ewiges, göttliches Lachen. Und dazu passte ja auch der alte Goethe meines Traumes so gut. Und plötzlich hörte ich dies unergründliche Lachen um mich her, hörte die Unsterblichen lachen. Bezaubert saß ich, bezaubert suchte ich aus der Westentasche meinen Bleistift hervor, suchte nach Papier, fand die Weinkarte vor mir liegen, drehte sie um und schrieb auf ihre Rückseite, schrieb Verse, die ich erst andern Tags in meiner Tasche wiederfand. Sie lauteten: Die Unsterblichen. Immer wieder aus der Erde Tälern dampft zu uns empor des Lebens Drang. Wilde Not, berauschter Überschwang, blutiger Rauch von tausend Henkersmälern, Krampf der Lust, Begierde ohne Ende, Mörderhände, Wuchererhände, Beterhände, Angst und Lust gepeitschter Menschenschwarm dunstet schwül und faulig, roh und warm, atmet Seligkeit und wilde Brünste, frisst sich selbst und speit sich wieder aus, brütet Kriege aus und holde Künste, schmückt mit Wahn das brennende Freudenhaus, schlingt und zehrt und hurt sich durch die grellen Jahrmarktsfreuden ihrer Kinderwelt, hebt für jeden neu sich aus den Wellen, wie sie jedem einst zu Kot zerfällt. Wir dagegen haben uns gefunden in des Äthers sterndurchglänztem Eis, kennen keine Tage, keine Stunden, sind nicht Mann noch Weib, nicht Jung noch Greis. Eure Sünden sind und eure Ängste, euer Mord und eure geilen Wonnen, Schauspiel uns. gleich wie die kreisenden Sonnen. Jeder einzige Tag ist uns der längste. Still zu eurem zuckenden Leben nickend, still in die sich drehenden Sterne blickend, atmen wir des Weltraums Winter ein, sind befreundet mit dem Himmelsdrachen. Kühl und wandellos ist unser ewiges Sein, kühl und sternhell unser ewiges Lachen. Dann kam Maria, und nach einer heitern Mahlzeit ging ich mit ihr in unser Zimmerchen. Sie war an diesem Abend schöner, wärmer und inniger als je und gab mir Zärtlichkeiten und Spiele zu kosten, die ich als das Letzte an Hingabe empfand. »Maria«, sagte ich, »du bist heute verschwenderisch wie eine Göttin. Mach uns beide nicht ganz tot. Morgen ist doch der Maskenball. Was wirst du morgen für einen Kavalier haben? Ich fürchte, mein liebes Blümchen, es sei ein Märchenprinz, und du werdest von ihm entführt und nie mehr zu mir zurückfinden. Du liebst mich heute beinahe so, wie gute Liebende es beim Abschied tun, beim letzten Mal.« Sie schmiegte die Lippen ganz in mein Ohr und flüsterte, »Sprich nicht, Harry. Jedes Mal kann das letzte Mal sein. Wenn Hermine dich nimmt, kommst du nicht mehr zu mir. Vielleicht nimmt sie dich morgen.« Nie habe ich das charakteristische Gefühl jener Tage, jene wunderlich bittersüße Doppelstimmung, heftiger empfunden als in jener Nacht vor dem Ball. Es war Glück, was ich empfand. Die Schönheit und Hingabe Marias, das Genießen, Betasten, Einatmen von 100 feinen, holden Sinnlichkeiten, die ich erst so spät als alternder Mensch hatte kennenlernen, das Plätschern in einer sanften, wiegenden Welle von Genuss. Und doch war das nur die Schale. Innen war alles voll Bedeutung, Spannung, Schicksal. Und während ich liebevoll und zärtlich mit den süßen, rührenden Kleinigkeiten der Liebe beschäftigt war, scheinbar in lauter lauem Glück schwamm, spürte ich im Herzen, wie mein Schicksal Hals über Kopf nach vorwärts strebte, jagend und schlagend wie ein scheues Ross dem Abgrund entgegen, dem Sturz entgegen, voll Angst, voll Sehnsucht, voll Hingabe an den Tod. So wie ich noch vor kurzem mich mit Scheu und Furcht gegen den angenehmen Leichtsinn der nur sinnlichen Liebe gewehrt, wie ich vor Marias lachender, sich zu verschenken bereiter Schönheit Angst gespürt hatte, so spürte ich jetzt Angst vor dem Tode, aber eine Angst, welche schon wusste, dass sie bald zu Hingabe und Erlösung werden würde. Während wir schweigend in die geschäftigen Spiele unserer Liebe vertieft waren und einander inniger angehörten als jemals, nahm meine Seele Abschied von Maria, Abschied von alledem, was sie mir bedeutet hatte. Durch sie hatte ich gelernt, noch einmal vor dem Ende mich kindlich dem Spiel der Oberfläche anzuvertrauen, flüchtigste Freuden zu suchen, Kind und Tier zu sein in der Unschuld des Geschlechts, ein Zustand, den ich in meinem früheren Leben nur als seltene Ausnahme gekannt hatte, denn Sinnenleben und Geschlecht hatten für mich fast immer den bittern Beigeschmack von Schuld gehabt, den süßen, aber bangen Geschmack der verbotenen Frucht, vor der ein geistiger Mensch auf der Hut sein muss. Jetzt hatten Hermine und Maria mir diesen Garten in seiner Unschuld gezeigt. Dankbar war ich sein Gast gewesen. Aber es wurde bald Zeit für mich, weiterzugehen. Es war zu hübsch und warm in diesem Garten. Weiter um die Krone des Lebens zu werben, weiter die endlose Schuld des Lebens zu büßen, war mir bestimmt. Ein leichtes Leben, eine leichte Liebe, ein leichter Tod, das war nichts für mich. Aus Andeutungen der Mädchen schloss ich, dass für den Ball morgen oder im Anschluss an ihn ganz besondere Genüsse und Ausschweifungen geplant waren. Vielleicht war dies der Schluss, vielleicht hatte Maria recht mit ihrer Ahnung. Wir lagen heute zum letzten Mal beisammen. Vielleicht begann morgen der neue Schicksalsgang. Ich war voll brennender Sehnsucht, voll erstickender Angst, und ich klammerte mich wild an Maria, lief noch einmal flackernd und gierig durch alle Pfade und Dickichte ihres Gartens, verbiss mich noch einmal in die süße Frucht des Paradiesbaumes.